Die europäischen Handelsplätze kennen nur eine Richtung, abwärts. Auch in den USA gibt es schon kräftige Abschläge. Um bis zu 7,5% brach der deutsche Aktienindex DAX heute Nachmittag zwischenzeitlich ein. Die 10.000 Punkte, eine psychologisch wichtige Schwelle, sind inzwischen weit entfernt. Das ist eine Reaktion auf den abermaligen Kurseinbruch der Börsen in China. In Shanghai etwa lag das Minus allein heute bei 8,5%. Die Anleger haben Angst. Sie seien offenbar stark verunsichert, wie sich die reale Wirtschaft weiterentwickelt, sagt Marcel Fratscher, Präsident des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Wir haben in den vergangenen Jahren einen starken Anstieg der Börsen gesehen, gerade auch, weil die Geldpolitik so expansiv war. Jetzt sehen wir in gewisser Weise eine Korrektur. Eine Korrektur kann auch gesund sein. Deshalb mache ich mir da erstmal keine Sorgen, sondern die große Sorge liegt wirklich darin, was passiert mit dem Wachstum in der Welt und auch in den Schwellenländern. Diese Sorgen treiben die Investoren nun aus Aktien. Die waren weltweit, vor allem aber in Deutschland, in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Der DAX hatte allein zwischen Januar und April um 25% zugelegt, getrieben vor allem vom billigen Geld der EZB. Droht nun also wieder eine Asienkrise wie 1997? Nein, meint Michael Heise, Chefvolkswirt der Allianz. Zwar werde eine mögliche Zinssteigerung der amerikanischen Notenbank kurzfristige Gelder aus den asiatischen Ländern abziehen. Das wird schon die Länder treffen, aber sie sind natürlich in einer viel besseren Konstitution als zur Asienkrise. Die meisten asiatischen Länder eben haben große Leistungsbilanzüberschüsse in den letzten Jahren gehabt. Sie verfügen über enorme Devisenbestände, die sie bei der Asienkrise nicht hatten und nicht einsetzen konnten zur Stabilisierung ihrer Währung. Also die Unterschiede sind gewaltig. China sei sicher ein wichtiger Markt für die Weltwirtschaft, auch für Deutschland, sagt auch Michael Meister, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Die Abschwächung dort werde keine gravierenden Konsequenzen haben. Meister warnt aber vor den Sekundäreffekten. Allerdings muss man sehen, dass sowohl der Außenwert des Euro sich verändert, dass sich der Ölpreis verändert. Und diese grundsätzlichen Daten können natürlich auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben. Insofern müssen wir ein Interesse daran haben, dass es gelingt, dass die chinesische Regierung, die chinesischen Institutionen es schaffen, zu einer geordneten Lösung dieser Entwicklung an der Börse zu kommen. Wie solche Schritte der chinesischen Regierung aussehen könnten, erklärt Michael Heise von der Allianz. Sie kann noch weiter die Zinsen senken, sie kann die Kreditnachfrage ankurbeln, sie kann weitere Investitionsprogramme auflegen, sie kann den Immobilienmarkt erleichtern oder liberalisieren und dort neue Aktivität erzeugen. All dies hat sie ja schon in der Vergangenheit immer wieder getan und ich rechne eigentlich in Bälde damit, dass sie zu solchen Maßnahmen greift, neben den Aktienkäufen. Darauf dürften auch die Anleger hoffen. Doch die müssten sich auch darüber klar sein, dass es in China mit den bisherigen Wachstumsraten von 10% nicht weitergehen wird.